mach nur was er will, Madeira, es wär zu viel. So gib ich's doch nicht her, so gib ich's doch nicht her. Dem mach nur was er will, so gib ich's doch nicht her. Madeira, es wär zu viel, so gib ich's doch nicht her. Na na na na na na na na, so's gib ich nicht her. Na na na na na na na na, so's gib ich nicht her. So lachen wir erst dann, von ihm mit Angst und Bang, so lachen wir erst dann. Na, na, na, so's gib ihn nicht her, so's gib ihn nicht her. Wir machen nur was er will, so gib es doch nicht her. Mathilde, es wird zu viel, so gib es doch nicht her. Na, na, na, na, na, na, na, na, so's gib ihn nicht her. Na, na, na, na, na, na, na, na, so's gib ihn nicht her. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, hör mal, Steckelchen, kein Geld hast du und auch keine Aussicht, dass du welches bekommst. Wie willst du es denn zahlen? Na, mit einem Stein. Mit einem Stein? Und dann hat er mir alles von seinem Stein erzählt. Einen Edelstein aus dem Schmuck seiner Mutter selig. Das allerletzte, was sein Vater noch gehabt hat, hat er ihm vermacht und vergraben. Irgendwo im untersten Gewölb. Und den Schlüssel hat Odoardo. Steckel, der Stein muss her. Wie? Das weiß ich noch nicht. Aber du mit deinem Gehirn? Ja, und du mit deinem Glück? Wir backen es. Hallo, Leute. Jesus, Fatigon geschwind. Ein noblicher Herr. Womit kann ich dienen? Ich bin Baron Leander und möchte heute noch aufs Schloss. Man hat euch mir empfohlen als passables Quartier. Zu Diensten. Meine Tochter wird sogleich... Deine Tochter wird mich aufs Schloss begleiten, meint er. Beim Schlossball? Sie gibt mir doch die Ehre. Alles gibt sie. Ich meine, die Ehre ist ganz bei uns. Und wenigstens darf ich den Herrn Baron in mein Haus invitieren. In mein...